willkommen zu meinem Vortrag über den Positivismusstreit. Vielleicht erstmal kurz zu meiner Person. Ich habe Psychologie studiert und bin Verhaltenstherapeut, habe aber meine Promotion im Bereich der Neurowissenschaft gemacht. Komme also aus der Ecke der statistisch-empirisch-biologistischen Forschung. In Marburg, wo ich studiert habe und promoviert habe, da studiert ja so ungefähr jeder zweite gefühlt kritische Theorie. Ich komme jetzt aus einer etwas anderen Ecke. Ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung und bin jemand, der aus der naturwissenschaftlichen Ausbildung heraus sich mit dem Positivismusstreit auseinandergesetzt hat. Also ich bin nicht der Marxist, der von außen auf die Naturwissenschaften draufschaut, sondern aus den Naturwissenschaften heraus sich damit mal auseinandergesetzt hat. Sprich, ich habe jetzt kein ausführliches Studium zu kritischer Theorie genossen, sondern habe versucht, mich damit autodidaktisch in Lesekreisen auseinanderzusetzen, um das zu reflektieren, was ich sonst in meiner Arbeit gemacht habe. Okay, wenn ihr Fragen zwischendurch habt, könnt ihr mich gerne unterbrechen. Ansonsten beginne ich jetzt einfach mit dem Vortrag. Der Positivismusstreit ist von 1961, bezieht sich auf eine Debatte, die geführt worden ist auf einem Kongress. Die Hauptakteure waren Karl Popper und Theodor W. Adorno. Um mal so einen Überblick zu bekommen, wer kennt diese Namen alle schon? Okay, gut. Ich halte diesen Vortrag ab und zu auch an Ausbildungsinstituten für Verhaltenstherapie, da sind das dann deutlich weniger, die Popper einige noch, Adorno dann schon weniger, die Namen gehört hatten. Also das waren die Hauptakteure, die sich auseinandergesetzt haben, wie Erkenntnistheorie zu funktionieren hat. Wir haben einmal den Positivisten, kritischen Rationalisten und den kritischen Theoretiker. Und in diesem Tagungsband ist das zusammengefasst worden. Darauf werde ich mich auch hauptsächlich berufen, auf Texte von Referaten und Co-Referaten von diesem Kongress, die hier drin zusammengefasst worden sind. Popper propagiert in seiner Theorie, er selber redet vom kritischen Rationalismus, Adorno nennt das Ganze den Positivismus, weil einfach rein positivistisch das gemessen wird, was beobachtbar ist, propagiert er die Einheit der Methode von Natur- und Sozialwissenschaften. Also man könnte sagen, so das, was ich auch in meiner Forschung gemacht hatte. Ziel davon ist es, Lösungsversuche für Probleme auszuprobieren, wobei er sagt, es geht nicht um das Sammeln von wert- und voraussetzungsfreien Beobachtungen und einer darauf aufbauenden induktiven Theoriebildung. Also hiermit grenzt sich Popper auch von Radikalpositivisten ab, die sagen, wir müssen nur ganz neutral beobachten und die Daten sind dann objektiv und sprechen für sich. Seine Kritik, also er redet ja vom kritischen Rationalismus, sein Kritikverständnis bezieht sich darauf, dass man versucht, einen Lösungsvorschlag zu widerlegen. Das Falsifikationsprinzip. In der Psychologie wird das ja auch rauf und runter gepredigt, dass wir Experimente machen und immer nur falsifizieren und nicht verifizieren können. Also hier sieht man auch schon, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten von Kritik. Das würde Adorno natürlich komplett anders sehen, dazu kommen wir später. Seine Kritik ist, wie gesagt, funktioniert was oder kann ich das, was ich sage, was funktioniert, widerlegen oder besser machen? Die Frankfurter Schule hingegen, also Adorno, Horkheimer, denen geht es darum, eine Wesenslehre der Gesellschaft zu schaffen, die von einem Grundbegriff der Totalität ausgeht. Adorno in kurze Sätze zu fassen, ist schwierig. Da, wo ich herkomme, wäre so ein Satz an die Tafel zu werfen unmöglich, aber ich denke, anders geht es nicht, als sich hier mit diesen langen Sätzen auseinanderzusetzen. Die Totalität wird als grundlegender, struktureller Zusammenhang gesehen, der den Charakter der Gesellschaft bestimmt, die psychosozialen Agenturen, Familie, Autoritäten, Peers, Massenmedien etc. der Gesellschaft formen und bestimmte Denken und Identitäten des Individuums und damit auch der Sozialwissenschaftler von vornherein in weitaus größerem Maße als das Individuum andersherum die sozialen Agenturen einwirken kann. Also was Adorno hiermit sagt, ist, dass wir in einer gesellschaftlichen Totalität leben und unser Denken und Handeln davon in einem höheren Maße bestimmt ist, als wir darauf einwirken können. Diese Totalität wird zwar durch die einzelnen Individuen, die in ihr leben, geschaffen, dadurch, dass es dann aber zur Totalität geworden ist, also wie jetzt zum Beispiel bürgerlich-kapitalistische Produktionsverhältnisse, sind wir dem mehr ausgeliefert, als wir dann Einfluss darauf haben und leben und arbeiten eben auch unter diesen Bedingungen. Und was hier der wichtige Punkt ist und auch einer der Unterschiede zum Positivismus, dass eben auch wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Psychologinnen und Psychologen Teil dieser Totalität und eben Teil in diesem Produktionsprozess sind. Und wir stehen nicht außerhalb davon in irgendeiner Seifenblase und beobachten von außen, was die Gesellschaft macht, sondern wir haben eine Stellung im Produktionsprozess. Irgendjemand bezahlt uns Geld dafür, weil er auch einen Nutzen von dem erwartet, was wir machen. Und wir sind nicht losgelöst davon. Und damit sind wir dieser Totalität unterworfen. Was ich denke, was das sehr gut veranschaulicht, ist die kritische Theorie an sich. Nach 1945 war die kritische Theorie ja relativ stark. Man hat nach Möglichkeiten gesucht, wie konnte das mit dem Faschismus funktionieren, warum ist Auschwitz gebaut worden. Dann in den USA gab es ja auch die Frage, wo Adorno ja auch eine Zeit lang gewirkt hat, ist das ein typisch deutsches Problem, kann das in USA auch passieren, was muss passieren, damit solche Systeme aufgebaut werden können und zum Massenmord kommen kann. Solange das eine relevante Fragestellung war, hat unsere Gesellschaft auch Mittel zur Verfügung gestellt, um sowas zu erforschen. Und es gab entsprechend Professuren an Universitäten mit dem Auftrag, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Jetzt ist die ganze Sache mit 33 bis 45 wieder 70 Jahre her. Niemand interessiert sich wieder so richtig dafür. Die kritischen Theoretiker nerven nur und hinterfragen alles und wollen das ganze System abschaffen. Dementsprechend stellt auch niemand mehr Mittel dafür zur Verfügung. Und diese ganze Wertfreiheit und dieses von außen aus der Seifenblase heraus auf die Gesellschaft blicken, was, wie Popper es ja formuliert, etwas ironisch gesagt, geht halt nicht, solange uns niemand Gelder dafür gibt, solange keine Professuren dafür geschaffen werden, solange keine Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. Womit man, denke ich, sehr schön sehen kann, wie Wissenschaftlichkeit und was gefördert wird, was gerade als produktiv und wichtig anerkannt wird und entsprechend dann auch Mittel bekommt, um zu forschen, wie das von gesellschaftlichen Bedingungen abhängig ist. Einigkeit zwischen Popper und Adorno besteht in der Frage, dass Erkenntnis nicht wertfrei ist. Also wie gesagt, auch Popper grenzt sich von solchen Hardcore-Positivisten ab, die sagen, wir müssen nur beobachten und das ist dann objektiv und alles andere ist dabei ausgeschlossen. Die Frankfurter Schule, wie ich das eben skizziert habe, sagt, dass die Totalität durch die Stellung im Produktionsprozess bestimmt wird. Also ich weiß nicht, ich bin oft mit Professoren bei mir im Fachbereich konfrontiert, die dann wirklich so tun, ja, wir beobachten doch nur von außen objektiv. So ein Sinn dafür, dass die Teil in einem Produktionsprozess sind und dass sie, ähnlich wie das auch, also zu Zeiten von Adorno hätte der noch ganz klassisch gesagt, auch der Arbeiter in der Fabrik seine Stellung im Produktionsprozess haben, sie auch in dieses System eingewoben sind, ist denen nicht in diesem Ausmaß bewusst, sondern sie meinen, wertfrei irgendwas beobachten zu müssen. Popper hingegen meint, dass sich diese Wertfreiheit dadurch ergibt, dass hier unterschiedliche Menschen an der Wissensfindung beteiligt sind und sich das dann gewissermaßen rausmittelt. Jeder bringt seine individuelle Meinung mit ein und dadurch ergibt sich das dann, dass unterschiedliche Meinungen ja gegeneinander stehen. Auch wieder auf dieses Beispiel, was ich eingangs hatte mit kritische Theorie, Warmer und Wog nach 45, dann später nicht mehr, wird ein bisschen schwierig, wenn nur gewissen Leuten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um zu forschen. Also wenn ich mir heutzutage anschaue, wie viel Einfluss die VW-Stiftung hat auf unterschiedliche Universitäten, Stiftungsprofessuren ins Leben ruft, wo man erstmal auch vielleicht gar nicht so genau weiß, welchen Zusammenhang hat das denn jetzt mit irgendwas, wo VW einen Nutzen von haben könnte, aber umgekehrt, dass VW jetzt völlig wertneutral anfängt, auch kritische Theoretikerinnen und Theoretiker zu fördern, wäre mir neu und wenn dann vielleicht mal irgendwo als Feigenblatt. Also das ist eine kritische Theorie, die zur Aufhebung der Klassenwidersprüche aufruft, weiter gefördert wird, würde mich sehr wundern. Aufgabe der Wissenschaft. Frankfurter Schule sagt, die Soziologie soll die Totalität aufdecken und analysieren, also dieses, was ist die Gesellschaft, in der wir leben, und die Voraussetzung zu ihrer potenziellen Überwindung schaffen. Also hiermit ist das emanzipatorische Potenzial dann auch drin. Die gesellschaftlichen Widersprüche sollen überwunden werden. Also was gefordert wird, ist eine grundlegende Aufhebung gesellschaftlicher Widersprüche. Popper sagt, Problemlösungsversuche sind notwendigerweise auf Einzelaspekte bezogen. Eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft lehnt er grundlegend ab. Er sagt, was wir brauchen, sind Lösungen konkreter gesellschaftlicher Probleme. Ich muss hierbei immer an eine Forderung von, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Grünen oder ein CDU-Politiker war, ist ja auch egal. Zur Armutsbekämpfung hat der vorgeschlagen, wir erhöhen das Flaschenpfand, weil die armen Menschen gehen ja Flaschen sammeln, dann haben sie mehr Geld und damit ist dann das Problem der Armut behoben. Das wäre so, finde ich, so ein Prototyp von einem positivistischen Ansatz, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Wir sehen, die Leute haben zu wenig Geld, die sammeln Flaschen, wir erhöhen das Flaschenpfand, die Leute haben mehr Geld. Die gesellschaftliche Totalität bleibt völlig unberührt, irgendwelche gesellschaftlichen Widersprüche werden dadurch nicht gelöst. Vorwurf der Frankfurter Schule ist, was denke ich bei diesem Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, was man sich da sehr leicht veranschaulichen kann, das ist eine oberflächliche Symptombeseitigung. Es werden nicht die Ursachen der Probleme dabei behoben. Wie sieht jetzt Erkenntnisgewinnung aus im Positivismus bzw. kritischen Rationalismus? Wird gefordert, dass es eine möglichst widerspruchsfreie Erfassung des Forschungsgegenstandes mit Methoden der Logik gibt. Also es geht um die Erscheinung. Was hierbei wichtig ist, ist das Kriterium des Nutzens. Diese Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung von einem Gegenstand, wem ist die vertraut hier? Okay, dann das ist, finde ich, nämlich eine Sache, wo man sehr schön dran unterscheiden kann, worum es geht. Erscheinung des Gegenstandes auch in der Psychologie, wir lehnen uns ja in den Experimenten an die Physik an. Ich kann Gegenstände beschreiben von ihrer Form, Größe, Gewicht. In der Psychologie würden wir von Reizen sprechen, halt schauen, wie uns diesen Gegenstand von außen anschauen. Die kritische Theorie sagt, wir wollen hier nichts widerspruchsfrei beschreiben, sondern wir wollen die Widersprüche und somit die Totalität beschreiben. Hier wird sich nicht auf die Logik bezogen, sondern auf die Dialektik, Hegel, Marx und auch Freud. Das sind die Denker, auf die sich berufen wird. Ich nutze ja auch die männliche Form, weil am Positivismusstreit und auch bei den Vordenkern, auf die sich berufen wird, waren nach meinem Wissen ausschließlich Männer beteiligt. Was mit diesen Theorien versucht wird zu erfassen, ist das Wesen von einem Gegenstand. Ja? Müssen wir mal kurz ein paar Worte zur Dialektik sagen, was das jetzt im Vergleich zur Logik, wie man sich das vorstellen kann? Bei der Dialektik geht es eben darum, Widersprüche zu erfassen. Zum Beispiel der historische Materialismus von Marx. Welche Widersprüche existieren in der Gesellschaft? Welche Kräfteverhältnisse waren nötig, dass der Feudalismus aufgehoben worden ist, sich daraus die bürgerliche Gesellschaft ergeben hat und wie ist dann der Citoyen, der aus der Französischen Revolution entstanden ist, zerfallen in Bourgeois und Prolet, woraus dann neue Klassenwidersprüche entstanden sind und neue Gegensätze. Also das ist vielleicht ein Beispiel, mit dem man es ganz deutlich machen kann. Ich gehe nachher noch auf einige Beispiele ein, ich mache so eine ganze Latte von unterschiedlichen Forschungsansätzen, an denen es nochmal verdeutlicht wird. Aber Erscheinung ist einfach zu beschreiben, es gibt die und die Einkommensverteilung, die Leute sind so und so zufrieden mit ihrem Job und Wesen wäre schon zu sagen, welche Stellung im Produktionsprozess habe ich, welche Klassen ergeben sich daraus, welche Interessen ergeben sich daraus, wie war das Verhältnis von Feudalherr zu dem Lehnsmann und wie ist dieses Verhältnis aufgelöst worden. Das wäre dann eben die Beschreibung des Wesens eines Gegenstandes. Was sind die Konflikte, die dahinter stehen? Und die Logik wäre eben diese Widerspruchsfreiheit. Und daran denke ich, kann man, interessieren mich die Widersprüche, die gesellschaftlich existieren? Oder Logik heißt für mich auch so ein bisschen, ich bin jetzt nicht der Logikexperte, aber in dem Fall heißt es eben auch, man negiert diese Widersprüche. Die sind in diesem positivistischen Denken sind die nicht beschreibbar, dass ich einfach nur messe und mir von außen den Gegenstand anschaue. Die Frage bei der kritischen Theorie ist nicht mehr die des reinen Nutzens, sondern es ist eben auch die Frage, wem nützt diese Erkenntnis und wie kann ich Widersprüche überwinden. Ein sehr radikales Beispiel, also die kritische Theorie ist ja sehr viel in den 30er Jahren, Anfang der 40er Jahre, da war so deren Hochphase ist natürlich sehr stark vom Nationalsozialismus geprägt. Die mussten ins Ausland gehen, weil sie sonst vermutlich in Deutschland unter die Räder gekommen wären. Werner von Braun ist, finde ich, so ein radikales Beispiel für positivistisches Denken. Der hat halt geschaut, wie kriege ich Raketen dazu, dass die möglichst weit und möglichst zielgenau fliegen, und hat sich jetzt nicht weiter darum gekümmert, ob die jetzt von Warnemünde nach London fliegen oder ob sie von Cape Canaveral zum Mond fliegen, sondern Kriterium des Nutzens war einfach nur, wie kriege ich Raketen dazu, möglichst weit und möglichst zielgenau zu fliegen. Das ist das, was bei typisch positivistischem Denken am Ende bei rauskommen kann. Noch einmal ein kurzer Bezug zu Habermas. Was ich auch eine sehr treffende Unterscheidung finde, ist die zwischen technischer und emanzipatorischer Relevanz. Adorno hat zwar auch in einer ziemlichen Radikalität in Bezug auf die Zeit zwischen 33 und 45, vermutlich auch davon geprägt, formuliert, ob hier irgendwas funktioniert, interessiert mich erstmal überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, in der Zeit war man in Deutschland froh, wenn Dinge nicht funktioniert haben. Später hat Habermas dann eine Unterscheidung zwischen technischer und emanzipatorischer Relevanz gemacht. Also, dass Dinge funktionieren, dass es einen wissenschaftlichen Fortschritt gibt und dass die bürgerliche Gesellschaft im Gegensatz zum Feudalismus auch einen enormen Fortschritt geschaffen hat und zumindest in den westlichen Industrienationen es keine Hungersnöte mehr gibt. Das ist ja nichts, was aus Sicht der kritischen Theorie abzulehnen ist, aber man muss unterscheiden zu emanzipatorischer Relevanz. Das wäre zum Beispiel wiederum die Frage, wer verfügt wie über diese Produktionsmittel, die bürgerliche Gesellschaft geschaffen hat. Das sind, denke ich, zwei Begriffspaare, mit denen man das sehr gut verdeutlichen kann, was so die unterschiedlichen Ansätze sind. Und wo der Positivismus gut ist, ist natürlich die technische Relevanz. Der schafft technischen Fortschritt und sorgt dafür, dass Raketen möglichst weit und zielgenau fliegen. Okay, dann noch ein Zitat von Horkheimer. Ich finde es mal ganz gut, so ein paar Originalzitate einzuführen, die das verdeutlichen. Die Kategorien des besseren, nützlichen, zweckmäßigen, produktiven, wertvollen, wie sie in dieser Ordnung gelten, sind für ihn, also dem kritischen Denken, vielmehr selbstverdächtig und keineswegs außerwissenschaftliche Voraussetzungen, mit denen es nichts zu schaffen hat. Das finde ich relativ selbsterklärend, dieses Zitat. Also erstmal muss man die Frage stellen, wer baut warum eine Rakete, damit die wohin fliegt. Und das ist nichts, wovon der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die das entwickelt, losgelöst ist, sondern sie ist Teil von dieser Gesellschaft, die ein Interesse daran hat, dass sowas produziert wird, und macht das im Auftrag von irgendwer. Um das Ganze mal zu verdeutlichen, gehe ich mal so ein paar kurze Beispiele durch für positivistische Forschung und andere Erkenntnismethoden, wobei jetzt nicht alles, was ich vorstellen werde, kritische Theorie ist, nur mal so kurz aufzuzeigen, was gibt es an unterschiedlichen Methoden. Was ich hiermit nochmal verdeutlichen will, ist der Unterschied zwischen Wesen und Erscheinung. Und da ich selber ja Psychologe bin und das hier die Ferienuni kritische Psychologie ist, werde ich auch versuchen, wieder Bezüge zur Psychologie herzustellen. Also ich kann die Brutpflege bei unterschiedlichen Spezies analysieren. Wer Psychologie studiert hat, kennt vermutlich diese Experimente von Vögeln, die Eier zurück in Nester rollen, wo dann geschaut wird, welche Eigenschaften müssen diese Eier haben, damit sie zurück ins Nest gerollt werden. Oder ich kann zugrunde liegende Mechanismen der Evolution, Mutation und Selektion, wie Darwin das gemacht hat, untersuchen. Und das ist der Unterschied. Hier habe ich jetzt eine Theorie, die in ihrer Gänze nicht im Experiment überprüfbar ist. Ich kann die Evolution, was in Millionen von Jahren passiert ist, nicht im Experiment nachstellen. Sondern hier hat die Theorie, die den Gegenstand beschreiben soll, das Primat. Ich kann eine empirische Beschreibung der Verteilung von Besitz und Vermögen in der Gesellschaft machen, anhand von statistischen Erhebungen. Das geht so in die Richtung von dem Flaschenpfandbeispiel, was ich eingangs hatte. Einfach zu schauen, okay, die Leute sind arm, die sammeln Flaschen, wir erhöhen das Flaschenpfand, die kriegen ein bisschen mehr Geld. Oder ich kann eine Analyse der gesellschaftlichen Widersprüche und Kräfteverhältnisse machen, die eben dieser beobachteten Verteilung von Besitz und Vermögen zugrunde liegen. Das beantwortet vielleicht auch deine Frage dann nochmal. Das wäre eben die dialektische Methode. Welche gesellschaftlichen Widersprüche ermöglichen das? Warum kumuliert sich der Reichtum bei den einen, während die anderen die Produktionsmittel anwenden? Das wäre die Mehrwerttheorie von Karl Marx dann zum Beispiel. Und da, denke ich, sieht man sehr gut den Unterschied. Hier ist nur die Frage, wie sieht das aus? Und das ist die Frage, warum sieht das aus? Was sind die Mechanismen, die dazu führen? Und letztere Frage wäre eben auch die notwendige Voraussetzung, um solche Dinge abschaffen zu können. Was man hierbei noch betonen muss, die diese dialektischen Methoden, wie zum Beispiel die Mehrwerttheorie, darf natürlich nicht im Widerspruch zu der Empirie stehen. Also die ist ja nicht losgelöst davon. Würde jetzt zum Beispiel bei so einer statistischen Erhebung rauskommen, alle Menschen auf der Welt haben ungefähr nahezu gleich verteiltes Vermögen und es gibt keine großen Vermögensunterschiede, dann würde so eine Mehrwerttheorie natürlich keinen Sinn machen, weil dann wäre nachgewiesen, okay, es gibt hier keine Anhäufung von Kapital- und Produktionsmitteln in Händen weniger, aber die Schere zwischen Arm und Reich geht ja eher auseinander, was dafür spricht, dass sich die Produktionsmittel und die Verfügung darüber in den Händen weniger kumulieren. Zur kognitiven Verhaltenstherapie. Hier werden Symptome beschrieben, wie zum Beispiel die Denkfehler bei depressiven Erkrankungen. Also sind ja schon innerpsychische Prozesse, aber sie werden rein positivistisch. Aha, Menschen haben Gedanken, beschreiben die und die erfasse ich, werden berichtet und erfasst. Positivistisch heißt nicht, dass ich nur wirklich die äußerlich sichtbaren Dinge untersuche, wie zum Beispiel in der Physik Form oder Geschwindigkeit. Und darauf aufbauend dann, hier geht es wieder um das Funktionieren, mache ich eine Umstrukturierung Senso weg und versuche damit die Menschen zu therapieren. Damit sind wir wieder bei dieser technischen Relevanz. Ich versuche Methoden zu entwickeln, mit denen ich berichtete Probleme von Menschen, wie zum Beispiel Depressionen, in den Griff kriegen kann. Wir haben dann im Gegensatz die Psychoanalyse, die versucht, die zugrunde liegenden Konflikte hinter den Symptomen zu beschreiben. Ich bin jetzt kein Psychoanalyse-Experte, aber das ist eben wieder ein ganz anderes Denken. Es werden nicht rein positivistisch die Symptome beschrieben, sondern es wird geschaut, welche Konflikte stecken dahinter, was löst innerpsychisch diese Symptome aus. Wie sinnvoll jetzt die Beschreibung, die Theorie der Psychoanalyse ist, darüber mag man streiten, aber diesen Unterschied will ich halt mal verdeutlichen zwischen einem positivistischen Therapieansatz oder einer positivistischen Psychologie und einer, die auch versucht, das Wesen des Gegenstandes, also in dem Fall Gegenstand der Psychologie ist der Mensch, zu beschreiben. Und hier gibt es dann eben das topografische und das Strukturmodell. Also auch das sind ja Sachen, die man so in der Gänze im Experiment jetzt nicht erfassen kann, sondern es ist erstmal eine Theorie über die menschliche Psyche. Und das ist was der Verhaltenstherapie abgeht. Wir haben in der Verhaltenstherapie haben wir keine Theorie über die menschliche Psyche. Wie gesagt, man mag streiten, wie sinnvoll das ist, aber es ist eben der Versuch, eine Theorie über die menschliche Psyche zu schaffen. Kritische Psychologie? Sorry. Ja? Kann das sagen, was das Strukturmodell ist? Das Strukturmodell war, ich habe es irgendwann mal auswendig gelernt für die Prüfung, eins war ich, es über ich und das andere war Vorbewusstes, Unbewusstes. Ah, danke schön, ja. Vorbewusstes, Unbewusstes. Und was war das letzte? Also bewusst, vorbewusst, unbewusst. Ja, genau. Also das sind diese Theorien, mit denen versucht wird, die menschliche Psyche zu beschreiben. Und eben auch in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Das ist ja auch das Spannende bei Freud. Dieses Es, da kommt ja eine gesellschaftliche Komponente mit rein. Das Es, ich über ich, setzt sich auseinander mit der Gesellschaft, mit den Moralvorstellungen hin. Hast du dazu irgendwas zu ergänzen? Weil ich kenne mich mit Psychoanalyse nur oberflächlich aus. Also ein Über-Ich, dachte ich immer, ja, wird die Herrschaft sein, internalisiert. Ja, genau. Also das Über-Ich ist die Auseinandersetzung des Menschen mit den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen man lebt. Ich glaube, Freud hätte vermutlich nicht diese Vokabeln benutzt, die ich jetzt gerade benutze, aber kann ich jetzt nicht tiefer was zu sagen. Nur das ist ein Beispiel, um zu verdeutlichen, positivistisch, ich messe Dinge, beobachte Dinge, die auftreten und diese Kognitionen, die beschrieben werden in der Verhaltenstherapie, ich nehme extra die Kognitionen, weil es ja innerpsychische Prozesse sind, hier wird ja nicht einfach nur Reiz und Reaktion mehr gemessen, sondern auch die innerpsychischen Prozesse, auch die sind losgelöst von der Theorie über den Gegenstand, also in dem Fall die menschliche Psyche. Sondern wir sagen einfach, wir nehmen die Kategorien aus der Physik, Reiz, Reaktion und schalten dann irgendwann nochmal die Kognition dahinter. Kritische Psychologie. Die kritische Psychologie versucht, die Spezifika der menschlichen Psyche zu fassen und den Menschen als gesellschaftliches und bewusst handelndes Subjekt zu beschreiben. Also den Menschen als jemand, der fähig ist, sich zu vergesellschaften, eigene gesellschaftliche Strukturen schaffen kann. Mit Adorno gesprochen, der diese Totalitäten schaffen, aber eben auch verändern kann und denen aber als Individuum auch ausgeliefert ist. Und die kritische Psychologie bewegt sich in einer Bedingungs-, Bedeutungs-, Prämissen-, Begründungsanalyse. Ich mache es jetzt nur kurz, weil es gibt hier auf dieser Ferienuni gefühlt 100 Veranstaltungen, die da vertieft nochmal drauf eingehen. Und auch Moritz Markert hat ja schon eingangs über Bedingungen, Bedeutungen, Prämissen und Begründungsdiskurs gesprochen. Wir sind gesellschaftlichen Bedingungen ausgeliefert. Die sind für jeden Menschen unterschiedlich. Also es sind keine neutralen Reize, sondern die Dinge, die in unserer Umwelt sind, haben für uns individuelle Bedeutung. Dieser Laptop hat für mich gerade eine andere Bedeutung, als das für euch hat. Für mich ist dieser Laptop gerade dazu da, den Vortrag zu halten. Dieser Laptop hat auch in der bürgerlichen Gesellschaft Besitzverhältnis. Es ist mein Laptop. Und das sind Sachen, die lassen sich in Reizkategorien nicht fassen. Und ich verhalte mich begründet zu den Dingen in meiner nicht Umwelt, sondern gesellschaftlichen Umwelt. Und wir haben eine Position und Lage in dieser Umwelt. Nicht allen Menschen gegenüber tritt diese Totalität, wie Adorno es nennen würde, gleich auf, sondern immer nur in einem Ausschnitt mit gewissen Möglichkeiten und Beschränkungen, die individuell je nach gesellschaftlicher Lage, Geschlecht und so weiter zu fassen sind. In der kognitiven Verhaltenstherapie, das habe ich auch schon angedeutet, haben wir einen Eklektizismus statt einer Theoriebildung. Also hier werden alle möglichen Theorien, mit denen wir meinen, irgendwas sinnvoll beschreiben zu können, zusammengefasst. Wir haben die Konditionierung von Pavlov und von Skinner. Wir haben die kognitive Theorie nach Beck. Wir haben eine sogenannte Dialektik nach Linehan, die einfach sagt, ja, wir müssen akzeptieren, dass sich selber ritzen abzulehnen ist, aber gleichzeitig funktional ist für die Leute. Also ich glaube, Linehan sagt selber, sie hat eigentlich gar kein Konzept von Dialektik, aber es klang ganz gut. Inzwischen sind wir so weit, dass wir uns auch am Zen-Buddhismus immer mal wieder anlehnen und da irgendwelche Methoden rausholen. Also es muss nicht mal mehr wissenschaftlich sein, es kann auch spirituell, religiös, esoterisch sein und holen da alles Mögliche zusammen, was funktioniert. Was wir haben, und damit sind wir wieder bei der technischen Relevanz, sind gut evaluierte Techniken. Also was die Verhaltenstherapie ja tatsächlich produziert, ist für unterschiedliche Beschwerden, mit denen Menschen zum Therapeuten, zur Therapeutin kommen, zu sagen, okay, depressive Symptomatik können wir so und so reduzieren. Was wir nicht haben, was ich ja auch schon jetzt mehrfach betont ist, wir haben in der Verhaltenstherapie keine Theorie über die menschliche Psyche. Wir haben einzelne Phänomene wie Kognition oder Verhalten, das wir wahrnehmen und einfach eklektizistisch zusammenwerfen. Wie könnte jetzt alternativ eine Psychologie nach dem Verständnis der kritischen Theorie aussehen? Hier werden psychologische Fragen nicht isoliert untersucht und nicht als allgemeingültig betrachtet, also zum Beispiel die Big Five. Da wird gesagt, so ist die menschliche Persönlichkeit. Wir haben 5 Dimensionen, darin beschreiben wir das und ist ja völlig losgelöst von irgendwelchen gesellschaftlichen Bedingungen. Sondern die menschliche Psyche wird in Abhängigkeit und als eine Auseinandersetzung mit den jeweils konkreten historischen Verhältnissen betrachtet. Genannt hatte ich schon den autoritären Charakter, den Adorno ja herausgearbeitet hat. Hier geht es ja nicht um die Frage, irgendjemandem nur eine Persönlichkeitseigenschaft zu unterstellen, wie einen so und so hohen Neurotizismuswert, sondern hier geht es um die Frage, welche Persönlichkeitseigenschaften sind unter konkret historischen Bedingungen, sorgen dafür, dass ich kein Problem damit habe, Aufseher in einem KZ zu werden. Also hier müssen gesellschaftliche Bedingungen und die Persönlichkeit aufeinandertreffen. Ein weiteres Experiment, was hier mal hervorgehoben wird, auch wenn Milgram jetzt kein kritischer Wissenschaftler war im Sinne von Adorno, aber auch er hat Persönlichkeitseigenschaften und auch dieses Milgram-Experiment wurde in Bezug gesetzt zum autoritären Charakter. Hier wurde untersucht, unter welchen Bedingungen werden Menschen zu Mördern. Und bei den Big Five würde ich vielleicht einfach schauen, welche Eigenschaften müssen Menschen haben, dass sie wen anders umbringen. Keine Ahnung, Neurotizismus darf nicht zu hoch sein, Psychotizismus müsste vielleicht höher sein, die müssen besonders extrovertiert sein. So kann man dann schauen bei Mördern, was unterscheidet die von Menschen, die noch nicht nachweislich jemanden umgebracht haben. Und im Milgram-Experiment wird eben geschaut, wie müssen die gesellschaftlichen Bedingungen sein und wie kann ich diese Bedingungen variieren, dass Menschen bereit sind, wen anders umzubringen. Also man könnte auch sagen, das Ganze ist eine Mischung aus Soziologie und differenzieller Psychologie. Die gesellschaftliche Dimension in Form der Soziologie wird hier mitgedacht. Jetzt nochmal ein kurzer Exkurs zur kritischen Psychologie. Die kritische Psychologie hatte ursprünglich keine explizite Anlehnung an die kritische Theorie. Mag man vielleicht auch damit erklären, Holzkampf war Mitglied der SED West-Berlin, war sehr DDR-affin dementsprechend. Das war einer von diesen DKP-Kommunisten. Da hatte der Adorno ja nur überhaupt nichts mit am Hut. Der hat ja seinen Elfenbeinturm-Marxismus betrieben und hat sehr wenig praktisch gemacht, ist auch mit der Studentenbewegung aneinander geraten. Das war, glaube ich, zu der Zeit einfach nicht wirklich kompatibel. Inzwischen, wenn man sich die Einführung von Moritz Marquardt durchliest, werden die Gemeinsamkeiten, wird darauf durchaus hingewiesen und die Bezüge werden auch hergestellt. Was ich denke, an meinem Vortrag hier auch recht deutlich wird, es liegt nicht weit auseinander, ganz im Gegenteil. Das, was die kritische Psychologie macht, ist eine Form der kritischen Wissenschaft und auch es geht darum, das Wesen von Gegenständen, also in dem Fall der menschlichen Psyche, zu erfassen, gesellschaftliche Totalitäten und das Handeln darunter aufzudecken, Handlungsmöglichkeiten aufzudecken. Und ich denke, die passen sehr gut zusammen. Die kritische Psychologie hat eine Kritik am physikalischen Experiment formuliert, also physikalisches Experiment. Die Experimentalpsychologie bezieht sich ja tatsächlich auch, ist ja keine Unterstellung, sondern das sagen die selber, am Experiment der Physik, wo die Auswirkung von Reizen auf Gegenstände untersucht wird. Was dadurch entsteht, ist ein Handeln unter fremdgesetzten Bedingungen. Also wir konstruieren das Experiment in der Psychologie so, wie wir, keine Ahnung, die Auswirkung von Gravitation auf irgendeinen Stein in einem physikalischen Experiment untersuchen würden. So ein Stein hat jetzt so ein Stein handelt nicht begründet und dementsprechend können wir auch, wenn wir uns daran anlehnen, haben wir bei Menschen fremdgesetzte Bedingungen geschaffen und können damit nicht untersuchen, wie Menschen begründet handeln. Sie machen das natürlich auch in solchen Experimenten, aber das ist nicht das, was bei den Daten hinterher rauskommt. Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die zwischen Umwelt und Gesellschaft bzw. Position Lager. Wenn wir von Umwelt sprechen, dann tun wir so, als hätten wir eine neutrale Umwelt, der wir als Menschen ausgeliefert sind. Und dabei wird vergessen, dass unsere Umwelt eine gesellschaftliche ist und dass wir eine gewisse Position und Lage darauf haben und dass wir als Menschen kollektiv handelnd diese Gesellschaft geschaffen haben und das nichts ist, was uns neutral gegenübersteht. Auch Reiz und Bedingung und Bedeutung sind zu unterscheiden. Das hatte ich ja eben auch schon mal angedeutet. Wir sind als Menschen nicht neutralen Reizen ausgeliefert, sondern die haben jeweils gesellschaftlich vermittelte Bedeutungen. Wenn ich hier in diesen Raum reingekommen bin, habe ich mich hier vorne hingesetzt und hier meinen Laptop aufgebaut. Ihr alle habt euch irgendwo hier in dem Raum verteilt. Ganz einfach, weil für mich hat dieser Raum gerade die Bedeutung, ich bin hier, um einen Vortrag zu halten. Ihr seid gekommen, um euch einen Vortrag anzuhören und da muss gar nicht weiter drüber geredet werden. Das ist allen implizit klar und das ist nichts, was sich in irgendeiner Reizkategorie abbilden lässt. Ihr seid ja nicht irgendwie konditioniert darauf, euch da hinzusetzen, sondern das sind gesellschaftliche Bedeutungen, die auch nur unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen Sinn machen. Wäre jetzt irgendeine andere Veranstaltung in diesem Raum oder wäre es ein ganz anderes Format, dann hätten wir uns alle ganz anders verhalten. Und die Reizkategorie unterschreitet die menschlichen Handlungsmöglichkeiten und unterschreitet völlig, wie wir uns mit unserer Umwelt, die eben keine natürliche Umwelt ist, sondern eine gesellschaftliche, auseinandersetzen. Es gibt hier so ein sehr schönes Beispiel, was der Unterschied zwischen einer Reaktion und einer begründeten Handlung ist. Immer wenn wir begründet bei einer Handlung einschieben können, dann befinden wir uns im Begründungsdiskurs. Physikalisch, Milch kocht nicht begründet über, sondern sie kocht bei, ich weiß jetzt nicht wie viel Grad, irgendwann kocht sie über. Da macht keinen Sinn, irgendwas begründet dahinter zu setzen. Warum wir alle in diesem Raum hier sind, das ist keine Reaktion auf irgendwelche Reize, sondern das haben wir begründet gemacht. Jede von uns hat individuelle Gründe, warum er sie hier ist. Und bei der Milch kann ich einheitlich sagen, bei so und so viel Grad kocht sie über und das gilt für jeden Topf Milch. Bei Menschen macht das keinen Sinn. Wir können Man kann die Begründung zueinander ins Verhältnis setzen, aber man kann sie nicht als Mittelwert gegeneinander aufrechnen. Also bei Milch würde es ja durchaus Sinn machen, keine Ahnung, je nachdem, auf wie viel Höhenmetern man sich befindet, ist es ja unterschiedlich, wann irgendwas kocht. Da würde es ja Sinn machen zu sagen, im Schnitt kocht Milch bei so und so viel Grad unter, über. Hier macht es keinen Sinn auszurechnen, warum ihr alle im Durchschnitt hierher gekommen seid. Und damit unterschreitet diese statistisch-empirische Methode die menschliche Psyche bei weitem. Also die Frage, die man sich zu stellen hat, hat die Methode oder der Gegenstand das Primat? Die kritische Theorie und auch die kritische Psychologie würde sagen, wir brauchen Methoden, die dem Gegenstand angemessen sind. Und das ist das physikalische Experiment für gesellschaftliche Bedingungen oder für die menschliche Psyche eben nicht. Die Verhaltenstherapie sagt, und auch die Experimentalpsychologie, wie sie ja ihren Siegeszug komplett an allen Unis in Deutschland, soweit ich das weiß, durchgesetzt hat, die sagt, wir nehmen das Experiment aus der Physik und stecken da unseren Gegenstand rein. Und ob das jetzt der Stein im Gravitationsexperiment ist oder der Mensch in irgendeinem psychologischen Experiment, das interessiert uns nicht. Wir haben unsere Methode und die funktioniert. Gut, noch ein Holzkamp-Zitat hierzu, zu den gesellschaftlichen Bedingungen. Hier wird die kritische Psychologie dann auch explizit politisch. Wieder so ein Monstersatz, da neigen die kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu. Die Zurückgebliebenheit eines Menschen hinter seinen Möglichkeiten ist nicht das Ergebnis von bestimmten Sozialisationsprozessen in dieser oder jener Schicht, sondern ist das Ergebnis der Klassenstruktur der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt. Demnach können differenzierende Bewertungen von Sozialisationsprozessen innerhalb verschiedener Schichten nur vorläufigen Charakter haben. In umfassender Sicht und unter weiter erstreckter zeitlicher Perspektive ist die gegenwärtige Klassengesellschaft generell als zurückgeblieben zu bewerten, wobei aus dieser Bewertung Folgerungen für die zukünftige gesellschaftliche Praxis abzuleiten sind. Also wenn wir Psychologie betreiben, brauchen wir auch eine gesellschaftliche Perspektive. Nicht nur eine auf das Individuum, keine Psychologisierung von Problemen, sondern eben auch eine Mitberücksichtigung von der gesellschaftlichen Struktur. Und da müssen wir uns an Gesellschaftswissenschaften anlehnen. Die kritische Psychologie lehnt sich an den Marxismus an. Und was gemacht werden muss, sind Handlungsmöglichkeiten und Beschränkungen, die diese Gesellschaft uns bietet oder mit denen wir konfrontiert sind, mit herauszuarbeiten. Also wenn ich als, alleinerziehende Mutter mit meinem Leben völlig überfordert bin, ist das nicht nur eine mangelnde Stresstoleranz, sondern sind auch konkrete gesellschaftliche Bedingungen, denen ich ausgeliefert bin. Ziel könnte es sein, Handlungsspielräume auszuweiten. Also bisher gibt es ja noch keine wirklich ausgearbeitete kritisch-psychologische Therapie. Und ob sowas möglich ist, wird sich erst noch zeigen müssen. Aber ein Ziel müsste es eben sein, nicht nur Probleme zu beseitigen, sondern auch zu versuchen, Handlungsspielräume der Betroffenen auszuweiten. Was sehr hochgehangen wird in der kritischen Psychologie, ist das Mitforscherprinzip. Also wir sind nicht diejenigen, die die anderen beforschen, sondern was relevant ist, was beforscht werden muss, wie die Studien ablaufen, muss nach dem Mitforscherprinzip laufen. Und aufzeigen will ich auch noch das Begriffspaar restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Grob verallgemeinert gesagt, es gibt in der kritischen Psychologie zwei Möglichkeiten, sich zu seiner Umwelt zu verhalten. Restriktiv heißt, ich versuche mich unter den gegebenen Bedingungen anzupassen. Was jetzt nicht als Vorwurf zu verstehen ist, ist für jeden und jede von uns auch notwendig. Und dem entgegen aber auch die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, die darauf abzielt, kollektiv, nicht auf Kosten von anderen, seine Handlungsmöglichkeiten auszuweiten hin zu kollektiven, selbstbestimmten Handlungsmöglichkeiten. Was die kritische Psychologie oft macht, ist eine Reinterpretation. Das hatte ich ja auch schon mal angedeutet. Auch im psychologischen Experiment, wie wir es heutzutage kennen, die Menschen handeln ja trotzdem begründet. Und was man machen kann, ist, den Begründungsdiskurs zu versuchen, aus den Theorien, die wir haben, herauszuarbeiten. Das würde so aussehen, dass nicht jemand als Versuchsperson zu mir ins Labor kommt und ich dann eine Cover-Story der Person präsentiere und sage, dies und das will ich jetzt über dich herausfinden, sondern das heißt, dass die Menschen mit ihrem Forschung, mit ihrem Interesse, was sie für ihr Leben wichtig ist, zu einem kommen und man als Fachmann dann eben schaut, wie kann man damit umgehen, was wäre eine wichtige Erkenntnis und wie kann man die da rausbekommen. Also das Ergebnis kommt in den Direktoren. Also was das Ergebnis sein soll und was das Anliegen ist, wird halt nicht von mir als Forscher formuliert allein. Was kann das für Implikationen für eine therapeutische Arbeit haben? Also auch das sind bisher noch keine richtig ausgearbeiteten Konzepte. Wie gesagt, da stecken wir sehr am Anfang. Aber ich bin Verhaltenstherapeut und stelle mir natürlich dementsprechend diese Fragen. Es geht auch nochmal auf diese Frage ein, wie sieht das mit der Möglichkeit von Experimenten aus? Also Milgram zum Beispiel hat ja jetzt auch die Leute, die er beforscht hat, im Dunkeln darüber gelassen. Er hat ja wirklich auch explizit gesagt, hier, es geht um Lernexperiment, drück mal die Taste, damit der da durch Elektroschocks lernt, wie er richtig auswendig zu lernen hat. Trotzdem ist es ja auch ein Experiment, was einen emanzipatorischen Ansatz hat. Es ging darum zu zeigen, wie werden Menschen, die wollten das ja nicht, also die meisten waren ja hinterher erschrocken darüber, dass sie so einfach jemanden umgebracht hätten. Wie können Menschen einfach auf Befehl zu potenziellen Mördern werden? Hier könnte man vielleicht sagen, mit Forscherprinzip in dem Sinne, wie ich es gerade auf deine Frage beantwortet habe, wäre hier nicht möglich. Aber ein Ansatz hiervon wäre dann sicherlich, die Leute hinterher darüber aufzuklären und womit ich mal von ausgehen würde, wäre es wesentlich leichter, dass sich diejenigen, die an diesem Experiment teilgenommen haben und auch den Knopf mit dem Totenkopf gedrückt haben, hinterher in solchen Situationen hoffentlich anders verhalten würden. Also einfach ein sich bewusst machen von Handlungsoptionen, die in einem stecken und wie ein reflektierterer Umgang damit, wie gehe ich mit unsinnigen Befehlen um, drücke diese Taste mit so und so viel Volt, dass der andere da drüben einen harten Schock kriegt. Damit wäre, glaube ich, ein Eingreifen dann auch möglich und eine Reflexion über eigene Persönlichkeitsanteile, die unter gewissen gesellschaftlichen Bedingungen, wie jetzt unter denen, die im Milgram-Experiment simuliert worden sind, zu tragen kommen können. Wäre jetzt aber nicht das klassische Mitforscherprinzip. Damit wäre ich fertig und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.